Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In Bremen wurde der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz von Unbekannten so schwer verletzt, dass er mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben muss. Aus Bremen, Katrin Martens. Frank Magnitz war gestern am frühen Abend beim Neujahrsempfang des Weserkurier in der Bremer Kunsthalle. Als er die Veranstaltung verließ, sollen nach Darstellung der AfD Unbekannte ohne Vorwarnung mit Kanthölzern auf Magnitz eingeschlagen haben. Der Bundestagsabgeordnete soll dabei besonders am Kopf verletzt worden sein, aber auch am Rücken und der Schulter. Der stellvertretende AfD-Landeschef Jürgewitz spricht von einem Mordversuch. Auch Politiker anderer Parteien verurteilten den Vorfall. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen Özdemir sagte, dass es auch gegenüber der AfD keinerlei Rechtfertigung für Gewalt gebe. Ähnlich äußerte sich der Weiher Bürgermeister Bovenschulte. Er betonte, das Recht auf körperliche Unversehrtheit gelte ausnahmslos, auch für die Gegner der freiheitlichen Demokratie. Die Polizei geht von einem politisch motivierten Anschlag aus, will sich aber nicht näher zu dem Vorfall äußern. Welchen Stellenwert hat die Cybersicherheit für den Bundesinnenminister, der sich erst heute zum Datendiebstahl äußert? Dazu sagte heute Morgen sein Staatssekretär Stefan Meyer von der CSU. Da kann ich Ihnen eines versichern, dieses Thema steht ganz oben auf der Agenda bei Bundesinnenminister Horst Seehofer und nicht erst seit diesem jüngsten Datenklau-Vorfall, sondern schon von Beginn an seiner Tätigkeit als Bundesinnenminister weiß Horst Seehofer sehr wohl, dass dies eines der Megathemen ist, dass dies eines der zentralen Themen auf der Agenda des Bundesinnenministeriums ist. Und da braucht Horst Seehofer und da braucht auch das Bundesinnenministerium von niemandem und von keiner Seite irgendeine Nachhilfe. In Ankara berät US-Sicherheitsberater John Bolton heute mit der türkischen Führung, wie es nach dem Abzug der US-Truppen aus Syrien in der Region weitergehen soll. Vor allem die Kurdenfrage ist zentrales Thema. Mehr von Karin Sens. Die Stimmung ist angespannt im Vorfeld der Gespräche. Bolton hatte am Wochenende Garantien für die Sicherheit der Kurden in Syrien gefordert, angesichts einer angekündigten Offensive der Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG. Die hatte der türkische Präsident Erdogan zwar erstmal verschoben, aber noch nicht ganz abgesagt. Die YPG ist ein Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Für die Türkei ist sie allerdings ebenfalls eine Terrorgruppe. Erdogan-Sprecher Cullen warf Bolton deshalb vor, nicht zu differenzieren zwischen der YPG und der kurdischen Bevölkerung. Unter anderem sollen Bolton und Cullen heute zu Gesprächen zusammenkommen. Dabei dürfte es auch um den Kampf gegen den IS in Syrien gehen. Trump hatte getwittert, Erdogan habe ihm zugesagt, die Terrormiliz auszurotten. Wie das geschehen soll, ist bis jetzt nicht klar. Derzeit pausiert der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Es wird verhandelt. Über die Pekinger Perspektive in dieser Frage sagte Margot Schüller, China-Expertin am GIGA-Institut in Hamburg, heute in dieser Sendung. Man muss natürlich sehen, dass China schon als Produzent ziemlich abhängig von Exporten ist und dementsprechend diesen Ausfall auch nur sehr schlecht langfristig hinnehmen kann. Die Beziehung zu den USA als zweitgrößten Absatzmarkt möchte man natürlich wiederherstellen und ist auch bereit, Kompromisse einzugehen. Man hat ja auch schon signalisiert, dass man bestimmte Zölle wieder zurücknehmen will und ist kompromissbereit. Mehr Geld für die Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland mahnt das Deutsche Kinderhilfswerk an. Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann sieht vor allem Bund und Länder in der Pflicht. Es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Und es wäre jetzt eben zu einfach zu sagen, die Kommunen müssen hier mehr leisten und müssen ihre Mittel eben entsprechend umschichten. Viele Kommunen sind hier tatsächlich unter einem hohen Spardruck. Also Land und Bund müssen hier mit ran. Wir brauchen, glaube ich, ganz konkret einmal ein Sofortprogramm für Schulsozialarbeit. Das kann der Bund auch leisten. Wir brauchen von den Ländern auch klare Angebote für Kommunen, dass sie auch Strukturen der Jugendarbeit erhalten, ausbauen und es nicht nur alleine den Kommunen überlassen.